Es begann mit einem Teller Macaroni. So nämlich lautete der Titel der ersten Folge der Hörfunkreihe Tatbestand, die am 21. Juli 1973 im Radio DDR1 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Sie war, wie es im Titelzusatz heißt, eine Produktion der Hörspielabteilung in Zusammenarbeit mit dem Generalstaatsanwalt der DDR und somit das Radio-Pendant zur Fernsehreihe Der Staatsanwalt hat das Wort, die schon seit 1965 über den Bildschirm flimmerte. Die Grundlage für die Spielhandlungen waren ausgesuchte Fälle aus Gerichtsakten, die im Anschluss vom Staatsanwalt recht ausführlich kommentiert wurden, um die Zuschauer und Hörer an die Einhaltung der Gesetze zu mahnen. In der erwähnten ersten Funkepisode »Ein Teller Macaroni« von Hans Siebe zum Beispiel entzündet sich das Delikt an eben jenem Macaroni-Teller, zu dem es, laut Speiseplan in der Kantine eines Berliner Elektrogerätewerks, auch einen Apfel hätte geben sollen. Die Äpfel waren bis zur Nachtschicht aber mal wieder aus. Dies und ein kleiner Rempler eines Kollegen reichte aus, um den Arbeiter Arthur Pfeiffer ausrasten zu lassen. Es kommt zu einer Schlägerei, die von der betriebsinternen Konfliktkommission verhandelt und geahndet wird. Eine Bagatelle? Vielleicht, doch auch brisant genug, um auf Missstände in den volkseigenen Betrieben hinzuweisen, die den sozialen Frieden stören könnten. 39 Folgen später, in denen zum Großteil Diebstähle und kleinere Betrügereien behandelt wurden und kein einziges Todesopfer zu beklagen war, zeichnete sich das Ende des Staates und das des Rundfunks der DDR allmählich ab. Mit der letzten Episode Fehlbong wurde Tatbestand am 3. August 1989 auf der DDR-Jugendwelle DT64 abgewickelt. Der Staatsanwalt hatte danach nicht mehr so viel anzumerken. Hören Sie nun also Folge 40, Fehlbong, von Uwe Petzold mit Ulrich Mühe als Georg, Gundula Köster als Katrin und Mark Hetterle als Mischa. Tatbestand. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit dem Generalstaatsanwalt der DDR. Fehlbong. Hörspiel von Uwe Petzold. Katrin! Katrin! Oh ja? Bist du schon wach? Kannst ruhig reinkommen. Frühstück. Wie spät ist es denn? Der Kaffee ist ein bisschen übergeschwappt. Frühstück im Bett? Hm? Wir kommen zu Ihnen, Möbeltägler. Aber nicht mit Schinken und Marmelade. Ich ja. Nur für eine Person? Ja, ich hab schon. Ich kann nicht so lange schlafen. Ja, ich kann immer schlafen. Aber eigentlich, früh habe ich gar keinen Hunger. Na, mal sehen. Kommst du mit rein? Das Bett ist breit genug. Ja. Du nutzt ja so eine Situation nicht aus. Fand ich echt gut heute Nacht. Ja, jeder andere hätte es versucht. Katrin, also weißt du... Warte, das Tablett auf die Beine so... Oh. Na komm. Ja. Sag mal, das ist doch ein Ehebett. Aber der ganze Bereich sagt, dass du ein Junggeselle. Ich meine, die kennen dich doch. Das halbe Jahr, dass du hier bist, hast du mich da überhaupt beachtet? Weiß man's? Aber tanzen kannst du nicht. No, normalerweise gehe ich nicht zu Betriebsvergnügen. Als wir in der 10. Klasse Tanzstunde, mein Vater hat so einen verrückten Rock'n'Roll getanzt mit mir. Mit Lederjacke zum Abschlussball. Wo alle nur mit Schlips und Konfirmationsjackett. Ist ja nur ein größeres Dorf, wo ich herkomme. Mhm. Mit dem Ehebett. Ich meine, warum erst was anderes einrichten? Also ich schlafe eigentlich immer in der Stube. In so einem Riesenbett allein. Ja, das stimmt. Dass du am Schluss nur mit mir... Ich tanze ja wirklich nicht gut. Vielleicht war ich betrunken. Vielleicht. Manche nutzen ja sowas. Also, Katrin, denk nicht, dass ich also... Aber einen Kuss hast du mir gegeben, als du nochmal reingekommen bist. Ich war noch nicht eingeschlafen. Katrin, ich hab... Jetzt stehe ich auf. Hier, das Tablett. Ziemlich groß, deine Bude. Zwei Räume. Immerhin für alleinstehend. Oh, und die Küche. Ist es ein Tanzsaal? Die Berlinette mit allem Zubehör. Aber allein kannst du das gar nicht nutzen. Oh, und die Anlage. Ist hier keiner da, für den man was rausschmeißen könnte. Bist du ein Plattenfreak? Beethoven. Nanu ist ja dreimal dieselbe. Erwachen heiterer Empfindung bei der Ankunft auf dem Lande. Allegro, Manon. Ja, eine vom Gewandhaus, dann die vom BBC-Orchester und hier, mit der tschechischen Philharmonie. Und der Unterschied? Das ist schwer zu erklären. Also die Tempi zum Beispiel, da gibt es ein paar Stellen, wenn man da schneller, ja, dann ist das was völlig anderes. Also ich kann das fast mitsehen. Gehst du auch in Konzerte? Oh, eigentlich nicht. Aber wenn du so ein Fan? Allein ins Konzert. Wenn ich allein ins Kino. Komisch. Die Leute, man ist mittendrin und doch total für sich. Wie funktioniert sowas? Die Straße, was da lang fährt. Und hier ist eine Insel. Still, gepflegt. Hast du gleich gemerkt? Die Schutzfolie draußen am Fenster. Hätte ich auch nicht geglaubt, dass sie so viel abhält. Was ich da gerannt bin. Glaser, Maurer, Baustoffversorgung. Keiner wollte sowas haben. Kennen sie nicht. Bis ich den Betrieb rausgekriegt habe, der sowas herstellt. Die haben natürlich auch nichts rausgerückt. Aber wen sie beliefern, das haben sie rausgerückt. Komisch. In der Abteilung könnte ich keiner leiden. Ach, Abteilung, Abteilung. Das ist so eine Welt für sich, ja? So eine Welt für sich. Wird viel von Kollektiv geredet. Aber eigentlich, Witze nur unter der Gürtellinie. Und giftgrüne Fingernägel. In meinem Dorf war es langweiliger. Verkaufsstelle, 3 Stunden am Tag auf Postfrau. Hatten da ein Haus geerbt. Nur wenn mein Vater kam, da war Atmosphäre. Hat er nicht lange durchgehalten. Jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit nach Berlin. Außenhandel. Aber meine Mutter hat sich festgekrallt, war so richtig aufgeblüht. Ein paar Nachbarn von der Kooperation, die da ihr Viehzeug hielten. Ist ja nicht schlecht ein Haus, aber am Ende der Welt. Mein Vater ist okay. Dem kann keiner was vorwerfen. Wollen wir nicht rausgehen? Hallo, Mischa. Hallo, Katrin. Wartest du auf dem Fahrstuhl? Ja, auch. Na, wie geht's? Und dir? Na, wie immer. Montagmittag in diesem Verkaufsklotz. Vielleicht suchst du dir was anderes. Ich hab da eine Idee. Vielleicht könnten wir heute Abend darüber... Du und deine Ideen. Ach, Mischa. Sag mal, Sonnabend, wo bist denn da abgeblieben? Das fragst du mich? Ja, ich war am Schluss wieder da. Oh, sehr schön. Hat er dich nach Hause gebracht? Wer? Na, Georg. Fand ich nicht fair von dir. Das ist ein Ding. Den ganzen Abend sonst wo gewesen, nicht mal mit mir getanzt, aber von Fairness reden. Okay, ist richtig, wenn du dich amüsierst. Ja, keine Szene. Du hast deine Freiheit, ich meine. Ich hab mich nicht amüsiert. Ich dachte, wir zwei... Das blöde Versteckspiel. Was du immer von Versteckspiel redest. Na, wo warst denn? Kannst du mir das mal sagen? Nur mal in die Luft wolltest du gehen. Ey, ich mach den Affen, wann ich will, ja? Nicht, wenn der Chef kommt und meint, es sei zu wenig Stimmung. Na los, Micha, mach mal, bist doch sonst nicht so. An die Bar bin ich gegangen, zu Moni und Rainer. Die einzigen, mit denen man über was Vernünftiges reden kann. Ansonsten ist da nur Konsumfrust, wie eine Volksseuche. Deine Philosophie. Na, hast du eine bessere anzubieten? Schwachsinn. Also, ist ja nicht wegen mir, aber... Georg, wenn du dem die Rübe verdrehst, ich würde da vorsichtig sein. Das arme Schwein denkt doch gleich, es ist Weihnachten. Bei ein bisschen Entgegenkommen dreht er doch durch. Ja, sag mal, vielleicht verdrehe ich hier jemanden den Kopf? Du weißt gar nicht, wie du auf andere wirkst. Aber jetzt hör aber auf. Georg, das ist ein Kumpel, wirklich. Ein echter Kumpel. Vielleicht ist er ein bisschen komisch, aber er ist ziemlich allein. Vielleicht deswegen. Der Fahrstuhl. Hast du heute Abend Zeit? Ich meine, kommst du mich besuchen? Besuchen, genau das ist es. Immer nur besuchen. Hey, jeden Abend Fernsehen und eine Stunde Pflichtschmusen. Katrin, ruckzuck ist ein Trott drin und man merkt's nicht mal. Für Besuche bin ich mir langsam zu schade. Eine schöne Nacht und vielleicht noch ein Frühstück. Was soll denn das? Wenn man wirklich was Gemeinsames will, aber du willst nicht, das ist es. Wollen. Was ich alles will. Gemeinsamkeit kann man nicht wollen. Eine Gemeinsamkeit ergibt sich. Gemeinsamkeit ist was Abstraktes. Auf die Inhalte kommt es an. Die muss man wollen. Ich will wissen, woran ich mich halten kann. Und heute Abend bin ich schon verabredet. So. Als ich herkam, dann dachte ich auch, jetzt fängt das Leben an. Das vorher, das war Papier, Asche und Stillhalten. Warte, nochmal konzentrieren. Also mit links. Los. Hat ein ziemlich großes Geschäft, meine Eltern. Und darauf geachtet, dass ich ihren Ruf nicht versaue. Spielen? Mit Freunden am besten gar nicht. Na, mach weiter. Und wenn, nur unter Aufsicht. Und wehe, die Sachen waren dreckig. Meinst du, da wollte jemand mitspielen? Am Sonntag brav spazieren gehen. Du musst dranbleiben. Die Pflasterstraße zum Stadttor und zurück. Guten Tag. Hand geben. Diener. Hinter der Stadtmauer, da waren herrlich alte Bäume. Manchmal bin ich fort. Allein. Aber was ich dann für Kloppe gekriegt, ich sag dir. Kriegst du den Rhythmus nicht mit? In der Schule, wenn mal eine Ausfallstunde war, da gab's alte Kellergänge. Was die Jungs da rumgetobt sind mit den Mädchen. Manchmal, da hat's mich ja gejuckt, dieses Kichern. Und wenn's vorbei war und die anderen hatten einen Tadel, war ich natürlich froh. Du musst locker in den Hüften. Drehen, Schritt, drehen. Beim Studium? Naja, Gott, die Feten, saufen und dann sich wahllos mit einer ins Bett. Also, ich hab nur gesessen. Mit einem guten Diplom, dachte ich. Hörst du überhaupt zu? Ja, aber wenn du trittst, tut's weh. Also, wollen wir uns vielleicht doch lieber setzen? Ja, aber wenn was Schnelles kommt, tanzen wir nochmal, ja? Ja, ja. In Bernau hatte ich eine Lehrstelle, aber das ist auch ein totes Nest. In Berlin in so einem komischen Club, da habe ich Misha kennengelernt. Was, Micha, unseren? Naja, ich wollte in der City arbeiten. Er hat formal für die Behörden sozusagen, bin ich bei ihm eingezogen, kann man es nicht mal nennen. Ich hatte ja gleich woanders denn. Dass du mit dem, naja, der ist ja hinter allen Frauen hier. Und? Er kommt nicht an, 0%. Aber die Untermiete, wo ich jetzt bin. Du, wenn du, also wenn du willst, zu mir ziehen. Also versteh mich nicht falsch. Einziehen bei dir? Ah ja, war nur ein Vorschlag. Aber nicht wie Mann und Frau. Höchstens, wenn jeder ein Zimmer. Natürlich. Und das Ehebett? Na, auf dem Boden. Ich nutze doch sowas nicht. Oder denkst du... Sowas machst du nicht. Und wenn wir uns nicht vertragen? Na, ich vertrag mich bestimmt. €130,70, danke. Hey, was ist das? Na, Kultur am Arbeitsplatz. Blumen an der Kasse, du spinnst. Für deine schönen blauen Augen, die nicht hierher gehören, halbwegs ein paar Gegenstücke. Misha, bitte. Darf ich nicht nett sein zu dir? Ich hab zu tun. Du bist doch kein Kunde hier. Deine Zahnbürste hast du noch bei mir. Kannst du behalten und danke für die Blumen. Na hey, meinst du, ich stürze mich in Unkosten einfach so? 4,50 € der Strauß. Dort sind Kunden. Ah, Spaß verstehst du auch keinen mehr. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Wenn du wirklich was willst, dann tu was dafür. Kleinen Moment noch. So. Augen zu. So. Hier entlang. Ja. Zwei Schritte vorwärts. Noch einen. Jetzt. Oh, Mensch. Zum Einzug. Oh, im ganzen Zimmer. Du bist ja verrückt. Naja, Blumen an der Kasse ist, finde ich, ein bisschen affig. Ach, na ja. Micha ist schon okay. Weißt du noch, wie er mit Rollschuhen durch die Abteilung gefahren ist? Nur weil der Chef gesagt hatte, er wäre zu langsam. Die Kunden dachten, es wird ein Film gedreht. Gerade versetzt von RFT und macht so einen Mist bei uns. Ist klar, dass da ein Verweis folgt. Er weiß nicht, was er will. Das ist das Schlimme. Du hast ja wirklich das Ehebett raus. War versprochen. Die Liege war eigentlich schon auf dem Boden. Die ist noch gut, sehr gut sogar. Und die Sachen? Wohin? Ah, gut. Ich hab eine Erinnerung, fast wie ein Traum. Das war die letzte Zeit, bevor meine Eltern auseinander. Mein Vater war nur noch selten da. Er hatte ein kleines Schiff gebaut. Baumrinde mit Wasserrädern aus Plastikscheiben. Wir gingen damit zum Fluss. Mein Vater hielt es mit einer Stange ins Wasser. Die Räder drehten sich richtig. Er redete von, auf der Stelle bleiben Schiffe hätten ein Ziel. Ich saß neben ihm, konnte nichts begreifen. Nur Unruhe. Dann war er fort. Ich habe das Schiff losgemacht. Ich lief nebenher, die Weidezäune entlang, Sumpflöcher, immer schneller. Ich konnte gar nicht wegsehen. Und dann das Wehr, weißer Schaum und alles stürzte. Ich stand da. Dann habe ich gesucht hinten, wo der Fluss wieder ruhig, aber nichts, nicht mal ein Einzelteil. Dieses Dorf, ich wollte da nicht bleiben. Meine Mutter wurde immer hysterischer mit ihren Beten und ihrem Naturleben. Aber seit ich hier bin, allein kann man Pech haben, ganz schön sogar. Bei mir bist du nicht allein. Das verspreche ich dir. Ach, ist so leer, deine Straße, wenn ich früh losgehe. Hat mich einigen Aufwand gekostet, dass du in meiner Nähe unterkommst. Naja, war wohl nicht das Richtige. In der Nähe? Immer noch weit genug weg, dass du deine Freiheit hast. Und du deine? Ich dachte, du hättest was begriffen. Ich hab hier einen Freundeskreis. Freundinnenkreis, meinst du? Ey, das sind Kumpels. Hast mich ja nie mitgenommen zu deinen Kumpels. Ich hab dir damals ein Buch von Sartre gegeben. Da hast du vielleicht ein bisschen rumgeblättert, aber wenn wir zusammen waren, da ist nichts übergesprungen. Liebe ist schon was Wichtiges. Aber ich brauch noch andere Impulse. Wenn ich dich da mitschlepp, wie soll denn da ein Impuls? Ach, ich bin ausgebrannt, wenn mir längere Zeit jemand auf der Pelle hockt und immer nur Alltag. Ist doch was ganz Normales, wenn man ab und zu auftanken muss. Ist nicht gegen dich. Ach nee? Ich spioniere nicht rum. Aber heute früh bist du mit Georg gekommen, bis zur Kurve. Und dann ist jeder allein. Das zeigst du auch nicht offen vor der Abteilung, oder? Na siehste. Na, man weiß ja selbst nicht, was manchmal mit einem los ist. Und ehe man sich festlegt, probiert man eben. Aber mit dem... Wenn der Umsatz stimmt, ist die Welt okay. Wo ist denn da noch Reibung? Weil du keine Ahnung hast. So, und aufmerksamer als du ist er auch. Und du hast Maßstäbe. Meinst du, ich brauch sowas nicht? Rollenverhalten, typisch. Ich mach dir ein Angebot. Pfingsten an die Ostsee zum Anbaden mit Zelt. Wir zwei allein? Da könntest du ein paar Kumpels kennenlernen. Drei aus meiner alten Horde. Klärchen, Moni und Rainer von uns. Das war voriges Jahr nicht schlecht. Riesenlagerfeuer. Rotwein. Und früh, bevor wir schlafen sind, ins Wasser. Oh, das hat gut getan. Das hat aufgeputscht, sage ich dir. Am Schluss waren wir richtig süchtig danach. Du meinst, du änderst dich? Willst du eine Garantieurkunde? Warum denn nicht? Also Platz für dich ist. Wäre schön, wirklich. Du sagst ja gar nichts. Ist irgendwas? Wir essen zusammen Frühstück, Abendbrot, dein Deli-Käse. Wieso? Jeden Tag bei der Abrechnung dein Bitte-Kollegin, Moment-Kollegin, jetzt die Unterschrift, Danke-Kollegin. Jeden Tag, wie ein Automat. Weißt du, wie dich alle nennen? Weil sie keine Ahnung haben. So eine Arbeit kann nur so gemacht werden. In Firlefanz können sie zu Hause. Ach, du bist immer so. Nein, Katrin, das kannst du nicht sagen. Immer alles nach Vorschrift. Bis 19 Uhr die Kassen offen, auch wenn gar keine Kunden mehr da sind. Und gestern hat Moni noch was vorgehabt. Tja, bitte, und warum sagt sie nichts? Zickt rum, nölt mich voll, anstatt zu sagen, was los ist. Am Abend hängst du vorm Fernseher oder bei deinen Platten. Zum Weggehen zu müde, nur dass du auf Arbeit frisch bist. Ja, muss ich vielleicht noch erklären... Hast du irgendwas zu Pfingsten vor? Für Pfingsten? Denkst du, ich will immer nur hier? Naja, aber... Vielleicht ist es besser, wenn ich meine Zeit lang nicht bei dir bin. Katrin, aber... Du hättest doch was gesagt. Ich meine, du hättest doch nur sagen müssen. Also Moni und Rainer fahren an die Ostsee. Mit Micha. Zelten. Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Abstand. Ist doch nichts Schlimmes. Ist auch gut für dich. Du bist deine Ruhe gewöhnt. Ich ziehe einfach ein. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Zeit. Ist jetzt aus? Dann sag's doch. Nein. Georg, ich mag dich. Du bist so... So ist noch keiner zu mir gewesen. Wirklich. Wenn ich mit ein paar anderen wegfahre, das muss doch gar nichts mit dir zu tun haben. Hey, Katrin! Was ist denn los? Im Zug machst du noch Stimmung, dann sitzt du rum wie ein Frosch unterm Stein. Gehst allein zum Strand, hä? Ist nichts weiter, ich überleg nur. Ah, Kierkegaard, ja? Ach, für das Buch habe ich jetzt keinen Nerv. Ach, als wir aus der Schule sind mit Goethe im Kopf oder was wir uns sonst aufgeredet haben. Ja, vielleicht ist es nur verkotzte Romantik. Ah, das ist wie ein Haken. Man kann doch nicht nur dahin leben. Weißt du den Unterschied zwischen Leben und Existenz? Auf den Menschen bezogen? Leben. Das ist einfach nur so. Nehmen, verbrauchen, Bedürfnisse, Trieb. Aber Existenz. Ex. Aus. Hinaus, etwas von sich geben, Stempel aufdrücken. Irgendwas willst du hinterlassen, was Bestand hat. Na, Leben, das kann auch eine Amöbe. Aber wenn einer sagt, das ist eine Existenz, das klingt doch schon. Ein Begriff sagt auch was. Ihr sitzt und redet. Wo ist denn da eine Wirkung? Das Problem muss klar sein, verstehst du? Vielleicht wartet einer und will nichts als ein normales Leben. Ex. Exis. Insistieren. Stieren. Aufs Meer stieren. Kann man nicht einfach normal leben? Familie, einer für den anderen da, immer Verlass. Ist das nicht eine ganze Menge? Vielleicht gehst du doch wieder zur RFT. Vielleicht bist du deswegen so unzufrieden. Ist doch egal, wo. Ob sie nach einer ledernen Couchgarnitur fragen, dieses Flackern in den Augen. Oder ein HiFi-Turm oder eine Kühltruhe oder ein Fernsehturm oder was weiß ich. Ist doch überall gleich. Woran klammert sich die Menschheit, sobald sie halbwegs was zum Fressen hat, hä? Dass sie die schärfsten Fummel kriegen für ihre Weiber. Oder ein Vorsorgespray, dass sie nicht zu sehr nach Mensch riechen. Ach, dieser Frust, wenn's was nicht gibt. Und dann immer gleich Tränen auf den Stimmen ritzen. Du bist da drin. Wenn du was brauchst, dann legen's die Kollegen noch beiseite. Was brauche ich denn? Warum bist du überhaupt Verkäufer geworden? Vor einem halben Jahr wolltest du noch Handel studieren. Du weißt nicht, was du willst. Und du? Was willst du? Es muss doch was Drittes da sein. Was außerhalb steht, so ein Gemeinsames. Und nicht einer hierhin und der andere dorthin. Wenn ich an deine Bude denke, da könntest du was draus machen. Ja, ja. Wenn zwei zusammen sein wollen, das ist erstmal was Körperliches. Ob nur mit oder ohne Bude. Sag nichts, ich habe gesündigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Die Blumen habe ich geklaut. Die schönsten, die es in dieser heutigen Gegend gibt. Spinnst du? Kommst hier an den ganzen Abend, die ganze Nacht lässt du mich hier hängen. Ja, was soll ich tun? Hyazinthen, dafür hat mich fast ein Hund gebissen. Das interessiert mich jetzt nicht. Sind hängen geblieben, wollten für heute Abend Plätze klar machen im Dorf. War eine Hochzeit, ursnette Braut, Kindergärtnerin. Du, mit Kindern müsste man was machen, weil die leben ja nur so nach dem Bedürfnisprinzip, ich weißt du? Und dein Zelt nicht nass wird. Der Vorraum hier bis hinten ins Schlafteil ist es gelaufen, meine Klamotten sind durch. Ich renn doch zu deinem Heinzi, dass er mir die Leine steckt, schöner Kumpel. Setz dich hier rein mit einer Pulle und will mir auch noch an die Wäsche. Was, Heinzi? Ich lach mich tot. Was meinst du, warum ich mitgekommen bin? Na, du wolltest doch ein paar Kumpels kennenlernen. Mann, nimm einen Spaß, darf man. Da war sicher ein Versehen von Heinzi. Wenn er betrunken ist, kriegt er das nicht mehr so in die Reihe. Aber du kannst doch nicht verlangen, dass ich hier deine Amme spiele. Hier kann man wirklich nichts verlangen. Hier, alles durch. Wir gehen erstmal Mittagessen. Moni hält Plätze frei, da ist ein Andrang. Moni ist allein, ich wollte gleich zurückkommen. Lass doch die Sachen jetzt. Ich geh schon. Warte wenigstens, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn dieser blöde Schuh? Ein Misthaufen hier. Die Turnhose jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Was ist denn? Georg? Was ist denn nun los? Hallo. Ich wollte dich abholen. Wo kommst du denn her? Bei dem Regen dachte ich mir, ist doch kein Wetter. Ich habe zwei Plätze im Hotel. Du willst jetzt mit mir Hotelplätze? Ja, im Neptun. Du bist doch verrückt. Du bist ja sowas von verrückt. Warte. Oh je, das geht jetzt ganz schnell. Pullover, Turnschuhe. Das ist eine Entführung, eine richtige Entführung, wie bei den Indianern. Ich werde nicht wieder. Wie kommst du denn hierher? Hat dir jemand die Adresse? Was ist denn das für ein Auto? Staunst du was? Ist der geborgt oder wie? Riech mal, na? Wie riecht der? Neu etwa? Gekauft. Neu gekauft. Ach, Quatsch. Ehrlich. Wie es sich gehört. Ja, wäre zwar erst in einem knappen Jahr dran gewesen, aber auf einer Warteliste, da verschiebt sich ja immer was, nicht? Die einen sind nicht flüssig und die anderen wollen was Besonderes, also... Es geht um Leben und Tod, habe ich gesagt. Also ich nehme alles, auch einen angekratzten. Und der Verkäufer, der, oh Gott, der hat auch ein bisschen Antenne für mich, ne? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, na ja, so vom Handel und was es nicht gibt. Und naja, das schafft eben eine Brücke so unter Kollegen. Wie die Wolken wandern, dass da so viel Wasser drin ist. Hotelservice? Wunderbar. Für das schlechte Wetter können Sie ja nichts, aber für ein bisschen Gemütlichkeit sind Sie doch zuständig, oder? Ja, wir möchten auf dem Zimmer speisen. 306. Sechs, ja. Also zwei Steaks à la Chicago. Naja, ist das hier in 5-Sterne-Kategorie oder nicht? Was, Chefkoch? Ja, es war doch nur ein Witz. Also irgendwas Gediegenes. Ja, zum Beispiel? Ja, und als Nachtisch? Ja, damit wären wir einverstanden. Und eine Flasche Whisky. Ja, eine ganze Flasche. Mit zwei Gläsern. Ja, fürs Erste. Was ist denn jetzt? Jetzt ist Stimmung! Sei doch mal ruhig. Mein Ohr, du krabbelst. Hör doch mal. Das ist im Foyer. Mensch, Dancing. Oh. Nein, nicht Katrin, bitte. Jetzt geht's los. Oh. Jacke, Hut, warte noch ein bisschen ausbeugen. Schließt aus wie Old Shatterhand. Aber wer weiß, wer da feiert. Ist doch völlig egal, wir bringen Stimmung. Schuhe noch. Na, ja, wenn, aber dann nicht so wie ein Karneval. Herr Streng. Aber schnell umziehen. Ah, wir machen was ganz anderes als umziehen. Jetzt trinken wir erstmal noch einen. Ex? Muss doch erstmal eingießen, so. Hallo, mach mal ein bisschen Ex. Hier. Also, Prösterchen. Oh. Boy, warum legst du dich hin? Wollen wir nicht... Also, ich kann nicht mehr. Du bist doch auch nicht mehr okay. Ah, immer schön brav. Wenn mein Vater jetzt hier wäre, weißt du, was der losgemacht hätte? Ja, und wenn er in der Tür stand, dann roch er immer nach Leder, Schießpulver und angesenkten Forum-Shakes. Du, wenn das nicht eine Entführung wäre, also ich würde jetzt gehen, ehrlich, sofort. Oh, Katrin, verzeih mir bitte, ja? Aber heute ist eine Ausnahme. Ich bin ja in deiner Hand. Absolut. Das war schön. Sehr schön sogar. Aber du, einschließen lasse ich mich nicht. Unter normalen Umständen. Und was du von meinem Vater... Du bist der Einzige, mit dem ich darüber geredet. Wenn du da witze, wirklich, ich bin beschissen genug dran. Katrin, wir waren doch beide betrunken. Trotzdem. Naja, dass der einfach fort ist. Ich meine, eine Familie ist doch nicht irgendwas. Er wollte leben, nicht einschlafen in einem abgelegenen Haus. Und Kontakt? Hast du nicht mehr? Ist meistens im Ausland. Klar, wenn er für länger hier ist, aber ich weiß nicht, dann trinkt er, kriegt seinen moralischen... Manchmal bin ich wütend, manchmal traurig. Es muss doch gehen, eine ordentliche Familie und trotzdem was los. Ja. Katrin, auf dem Zeltplatz... von wem war denn das Zelt? Ach, dieser blöde Zeltplatz. Können wir das nicht vergessen? Ja. Weil du sagtest, es hat mit Micha nichts zu tun, wenn du Pfingsten allein... Hat er auch nicht, das war Monis Zelt. Und warum hingen da Michas Klamotten drin? Was weiß ich. Na ja, die Jeans, rechts in der Ecke. Und seine ausgefallenen Galoschen. Was willst du denn damit sagen? Ist das ein Verhör? Wir sind als Gruppe gefahren. Da hilft man sich, der Regen, durch den Regen. Er hat es zum Trocknen reingehängt, also wirklich deine Frage. Ach, weißt du was, ich gehe lieber. Ich möchte allein sein. Klopf auch nicht an die Tür. Und wenn du deine Platten hörst, ich will sie heute nicht hören. Hallo, renn doch nicht. Guten Morgen. Wenn wir in Sizilien wären, hättest du jetzt einen toten Hund vor der Tür liegen. Red doch nicht sowas. Zwei Schlipper und einen Bademantel hast du liegen lassen. Vielen Dank. Du hast es auch nicht anders gewollt. Erst überredest du mich mitzukommen, versprichst, am Wasser jedenfalls hast du groß geredet von gemeinsamen Interessen, wo nicht einer hier und der andere dort. Und keine zwei Stunden später rennst du irgendwelchen Kindergärtnerinnen. Na, früh kommst du, als wäre nichts gewesen, rennst gleich wieder fort. Und da kommt einer mit einem verglasten Pappkarton vorgefahren, säuselt dir was vor. Gar nichts hat er gesäuselt, im Gegensatz zu... Du hast mich total zum Affen gemacht! Ach, hör doch auf! Abgesehen, dass sie sich die Mäuler zerfetzt haben. Es war unfair, es war beleidigend und ziemlich feige. Hättest doch Bescheid sagen können, aber nee, da gehst du im Streit aus dem Weg, springst auf ein poliertes Spitzenprodukt unserer Konsumgüterindustrie und verschwindest. So war's nicht. Lässt du mich vielleicht erklären? Mir brauchst du nichts zu erklären. Setz dich an deine Kasse. Was soll denn das hier? Ich dachte, ein paar Blumen würden dich freuen. An der Kasse. Hast du nicht selbst gesagt, dass das ein bisschen affig? Was ist denn los mit dir? Na, vielleicht habe ich hier zu tun. Entschuldige, kommt nicht wieder vor. Georg, jetzt ist er auch beleidigt. Ich hätte es dir sagen müssen, stimmt schon. Aber ich hatte das Gefühl, das wäre dir egal gewesen. Wütend war ich auch. Habe ich dich mal spüren lassen, dass du mir egal... Wenn du nachts einfach bei dieser Hochzeit... Diese blöde Hochzeit. Wir trinken jetzt eine Flasche und danach vielleicht noch eine. Misha, ich habe mich entschieden. Ich möchte nicht zwischen zweien hin und her. Wir beide, das geht nicht. Hast schon recht, wenn du sagst, du bist ein anderer Typ. Aber ich brauche was Festes, wo ich mich drauf einstellen kann. Quatsch dir keinen Zahn locker, wir trinken jetzt und dann gehen wir zu mir. Deine Sachen vom Zelt willst du ja auch, oder? Nein, das, ich möchte nicht. Ich weiß genau, dann werde ich wieder rückfällig. Ist ja nicht, dass ich dich nicht mehr leiden kann. Was mit uns, deine Hände, so schnell vergesse ich das nicht. Aber jeder muss wissen, was er will. Und ich will so, und dann möchte ich nicht, dass ich in eine Situation mit dir, verstehst du? Und was ist, wenn ich jetzt einen Rappel krieg und mit einer Eisenstange auf deinen Auserwählten losgehe oder ihn einen Molotow-Cocktail auf den Trabi schmeiß? Misha! Deine Sachen darf ich zur Arbeit mitbringen, ja? Ist doch besser, bitte. Zahlen bitte. Was schaust du auf die Straße? Erwartest du jemand? Sag mal, deinen Trabi, kannst du den nicht woanders? Hinten im Hof, da steht er doch besser. Die Durchfahrt ist zu eng. Hab schon nachgemessen. Wollen wir nicht Urlaub machen? Richtig wegfahren, ganz weit? Zu Pfingsten. Immerhin, das Hotel und was dann noch? Die anderthalb Tage. Ich meine, richtigen Urlaub, richtig lange. Jetzt? Ja, jetzt. Bitte. Weg von der Arbeit, weg von der Gegend. Wenn du immer deine Platten hörst, wir wollen doch nicht, dass jeder für sich... Ja, das geht in Ordnung, ich verstehe dich, ja. Da brauche ich bloß noch ein bisschen, ich meine... Ja, naja, ich werd was finden, hm? Du sollst doch zum Chef kommen. Ach ja, jetzt habe ich schon die Kasse aufgemacht. Ob's reicht, wenn ich zum Feierabend? Aber wenn's was Wichtiges ist? Ach, den interessiert nur, ob ich Vertrauensmann werden will. Bin gerade mal ein Jahr hier, wieso ich? Ja, wer weiß, was noch ist. Also wenn du schnell bist, dann vertrete ich dich. Andere von der Arbeit abhalten, das kann er. Sitzt in seinem Büro, trinkt Kaffee und ich renn durch die Gegend. Warte, komm hier. Komm, keine Aufregung, ja? Keine Aufregung. Was soll denn das? Ich hab dich unterschätzt. Ich dachte, du bist nur der Fuchs, der in unserem Vorschriftenlabyrinth zu Hause ist, der aber ansonsten scheu in seinem Nest sitzt, fernsieht und Blattsalat mit saurer Sahne frisst. Aber wie ich feststelle, hast du auch Zähne für festere Sachen. Mein Gebiss ist auch nicht das Schlechteste. Ich hab zu arbeiten, entschuldige. Mir ist scheißegal, ob die Leute was kaufen, ob der Umsatz stimmt, diese Maschine hier, was die frisst oder ausspuckt, alles egal. Und du wärst mir das auch, deine Ignoranz, deine Maulfaulheit, dein ganzes introvertiertes Getue. Aber wir wollen eine und dieselbe Sache und die kann nur einer. Kannst du vielleicht etwas deutlicher... Wart's ab, verdammt nochmal. Eine Person, die hat in diesem Laden ein bisschen Natürlichkeit bewahrt. Ach, du meinst Katrin. Redest du dir da nicht etwas ein? Was? Ich red mir was ein? Ja, ich meine, du kennst sie doch überhaupt nicht. Von den Faxen mal abgesehen, die du hier so um sie herum veranstaltest. Das kann doch nicht wahr sein. Soll ich dir vielleicht was über ihren Orgasmus erzählen? Oder über ihre Leberflecke? Wahrscheinlich musst du erst mal nachschauen. Katrin! Katrin! Hallo, du kommst ja so spät. War im Reisebüro. Im Reisebüro? Mhm. Ja, wegen unserem Urlaub. Hier, die Reisechecks. Prospekt? Was denn, wir Urlaub? Ja, du hast doch gesagt, mal richtig weg. Und nicht so kurz wie Pfingsten. Oh, na, aber sag mal, was? Moskau, Samarkand, Taschkent, Buchara? 14 Tage Mittelasien? Du bist ja verrückt. Das kannst du laut sagen. Wie bist du da rangekommen? Mittelasien, Mensch. Kamele, Sand. Guck doch mal, Melonen, ganze Berge. Ist das ein Markt? Ich werde nicht wieder um die alten Moscheen. Abu Ali ibn Sina? Ja, das ist da alles drin. Hier ein Ausflug ins Alaigebirge von Frunze aus. Da liegt doch im Sommerstein. An dem Bergsee hier? Naja, sicher, wenn es im Prospekt steht. Und das ist für uns? Das müssen wir ausfüllen. Das bringe ich morgen früh dann wieder Mensch, hin. Oh Mensch, das ist eine Mordsreise und du bist so... Denkst gleich wieder an Formalitäten. Jetzt kriegst du erstmal einen Kuss. Bist du denn verrückt? Ihr kommt doch alle vorbei. Na und? Hier, guck mal, habe ich noch gekauft. Wenn im Alaigebirge Schnee. Sag mal, wir wollen packen und du kriegst unter deine Kopfhörer. Du freust dich auf die Reise? Na klar. Ja, freust du dich, weil du mit mir zusammen oder ist es nur, dass du so ein bisschen rumkommst? Du kannst Fragen stellen. Ja, das Geld für die Reise ist, das ist nämlich geklaut. Was? Na? Unterschlagen. Sauber unterschlagen. 8.000 Mark. Du spinnst doch. Na, zu Pfingsten schon hatte ich mein Konto überzogen. Trabi, das Hotel. Und was wir noch so auf den Kopf geschlagen haben, es waren ja nicht nur Groschen, nicht? Mach doch keine Witze. Wenn du kein Geld, das hättest du doch sagen können. Der sollte vielleicht sagen, dass ich arm dran bin? Hier, mein letzter Kontoauszug. Ist ein Minus vor der Summe, siehst du? Hör doch auf. Das kann einem ja die beste Laune verderben. Konto überzogen, gerade du. Und wie willst denn du Geld unterschlagen? Da bist du doch viel zu vernünftig. Ist dir vielleicht aufgefallen, wie viel Fehlbonks ich diesen Monat hatte? Aha, das waren keine echten. Haben die Kunden nur liegen gelassen. Aber du hast sie ja gegengezeichnet als Fehlbonks. Hast dir keinen Kopf gemacht, was? Und bei der Abrechnung hast du sie quittiert. Georg, Geld, du kannst doch nicht... Jetzt bin ich kein Automat mehr. Aber doch nicht, das kann man doch nicht machen. Naja, kannst du selber nicht fassen. Ja, aber einmal... Einmal und nie wieder. Aber das kommt doch raus, wenn... Du hast mich da reingezogen. Deshalb sollte niemand wissen, dass wir zusammen in Urlaub waren. Katrin, wir müssen jetzt zusammenhalten. Nein, nichts. Nichts weiß ich. Nicht meine Andeutung. Meine Gutgläubigkeit nutzt aus für eine Unterschlagung. Also, dann sag mal, was mit Micha war. Hm? Na, sag schon, los. Von wegen nie was gewesen. Er könnte nicht landen bei dir. War ja schon lange gelandet. Besser du bei ihm. Was hast denn mir da unterschlagen? Und zu Pfingsten? Das war nicht Monis Zelt. Unterschlagen, das war Betrug. Betrogen hast du mich. Was hast du mit dem getrieben? Na komm, sag's mir doch. Ich hab dich ja nie gedrängt. Ich hab immer gedacht, Rücksicht nehmen, Zeit. Wir hätten doch Zeit, dachte ich. Aber du, nee, du, also... Er hat's erzählt. Und ich, Idiot, bin ins offene Messer gerannt. War doch sicher, dass alles nur Gerede ist über euch und Faxen und dabei war ich wieder der Kasper, ich! Wenn du mich anschreist, geh ich! Ja, ich war der Kasper, tri-tra. Und ihr habt gespielt. Was habt ihr denn gespielt, hä? Na sag mir doch, was habt ihr denn gespielt? Was willst du denn bei ihm? Und dabei bist du bei mir und was dann? Und, ja, hau ruhig ab! Ach, fort jetzt. Fort. Ist sie fort? Ich nehme einen Strick, das weiß ich. Ja, mein Gott, ist ja gut. Du? Ja, sag mal, ist jemand hinter dir her? Mensch, komm rein. Darf ich mich setzen? Ja, natürlich, Alter. Hast du mit Georg gesprochen? Über mich? Das ist ziemlich kompliziert. Ich habe eine Menge Beziehungskisten durch. Wenn ich gesehen habe, es bahnt sich was an, da habe ich zugesehen. Du warst die Erste, mit der ich länger... Ich wusste, es lohnt sich. Und was hat es mit Georg und Und mir zu tun? Auf dem Zeltplatz, dass ich die ganze Nacht... Sicher, war ein Fehler von mir, aber dass du da gleich eine Entscheidung... Meinst du, wenn du mal eine Nacht, das wollte ich so verbissen? Ich hätte nicht mitfahren sollen. Du hast mit Georg über uns, was wir intim... Quatsch! Provoziert mir nicht. Warum? Warum hängst du nicht überhaupt rein? Du weißt doch nicht, was los ist. Unsere Beziehung, vielleicht ist das nicht ganz so wie bei dir. Er war so rücksichtsvoll. Sowas habe ich gebraucht. Ja, guck nicht so. Provozieren, mehr kannst du nicht. Weißt du, was der für eine überhebliche Art hat? Überhaupt nicht, das ist Schutz. Warum bist du denn hergekommen? Hat er Schluss gemacht? War Krach wegen mir? Du kannst hierbleiben. Mischa, es ist... Ja? Ach, nein, warum renn ich zu dir? Blöder Reflex, zu dir. Ich hab nichts weiter als die Fronten geklärt. Man kann doch... Brauchst du wieder eine Wohnung? Nein. Na, wenn du nicht konkret wirst. Nein, du kannst mir nicht helfen. Georg? Georg, bist du da? Hey! Georg! Georg! Ja, bin ja da. Was wolltest du mit dem Glas? Ja, schlecht. Ich hab eine Tablette. Der ganze Streifen ist leer. Georg, du hast die alle? Du hast nie gefragt, woher das Geld. Ob ich noch genug... Für wen hab ich denn das alles? Wie sollte ich? Du hast doch nie was gesagt. Die Tabletten, Georg. Gesagt? Wenn zwei sich verstehen, muss doch nicht alles gesagt. Wenn da ein Gefühl... Gefühl, nur ein bisschen Gefühl füreinander. Der Streifen war voll. Mach doch keinen Mist. Ist noch Zeit. Ich habe sie ja gerade erst geschluckt. Lustbeilig fortgegangen? Zum Arzt. Wir müssen einen Arzt. Ich brauche keinen Arzt. Ich bringe die Tabletten selber raus, Katrin. Katrin, du kommst mit, ja? Katrin. Wenn nicht, Ich schließe hier alles ab und dann brauche ich keinen Arzt. Georg, wie soll ich eine Reise machen? So ein... Ist doch alles in Ordnung, ist doch alles okay. Das Geld, bis zur Inventur haben wir das doch wieder drin, die Bons. Ich weiß doch genau, welche Summen. Immer, wenn wir eine zusammen haben, dann... Ich bringe das in Ordnung. Das merkt doch keiner. Georg... Das ist doch jetzt egal. Bring die Tabletten raus. Ich fahr ja mit. Ja? Katrin, ja. Ja. Bleib draußen. Wenn wir den Trabi verkaufen? Das kriege ich so zusammen. Hier, die Anlage, der Fernseher, das reicht doch. Aber ich gehe damit nicht zum Chef. Du, das kannst du nicht von mir verlangen, dass die mit Fingern auf mich zeigen. Als ich eine Zeit lang immer mit denselben Hemden auf Arbeit gekommen bin, da haben sie mir einen Schnittmusterbogen auf den Schreibtisch gelegt und drei neue Kartoffelsäcke. Schönen Gruß von der Maßschneiderei. Am Anfang dachte ich, wenn die ihre Witze machen, bist du eben mit einbezogen. Aber sie, eigentlich brauchen sie nur einen zum Abreagieren. Da ist nie eine Brücke gewesen. Ich hatte nur die Vorschriften. Das war die einzige Kommunikation. Ich hab's immer wieder versucht, dass es irgendwie lockerer, ja, sogar mit Witzen. Aber wenn ich was nicht kann, dann ist es eben das. Die Welt, zu Hause, ja, unterm Kopfhörer. Und wenn du wieder auf Arbeit bist, dann ziehst du dir eine Hornhaut über. Ach, bloß einen Menschen braucht man. Und als du kamst zu uns, du hast gelacht, hast mich ernst genommen und doch gelästert. Ich kam mir noch viel blöder vor. Ich hab dich beobachtet, du. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir zwei... Und wenn ich jetzt einen Kurzschluss hatte... Katrin, das kommt nie wieder vor. Du kannst dich auf mich verlassen. Total. Glaubst du, ich mach dir was vor? Nein, glaube ich nicht. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Weißt du, wir fliegen. Vergessen. Für 2 Wochen. Und dann fange ich an. Zuerst verkaufe ich die Anlage und... Katrin, für dich tue ich alles. Du bist verrückt. Diese Melonen, ich werde nicht wieder. Oh, da drüben, Gewürze. Revision? Nee, die sind im Urlaub. Ja, seit einer Woche. Irgendwo da hinten, Mittelasien. Was, Unregelmäßigkeiten? Nee, doch nicht der. Fehlbons. Oh Gott, die Unterschriften. Was ist denn das? Granatäpfel. Oh, so sehen Granatäpfel aus? Da kann man nur die Kerne essen. Trotzdem, 5 kaufen wir. Oh, mir fallen doch gleich die Arme. Ach du. Einen Tag vor der Reise kamen sie. Komisch. Irgendwas? Sie wollte was sagen. Verehrte Hörer, die Inventur, mit der Georg in der Zeit seines Urlaubs überhaupt nicht gerechnet hatte, brachte zunächst den Fehlbetrag von ca. 8.000 Mark zutage. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Da alles für Manipulationen durch den verantwortlichen Leiter sprach, musste sich Georg unmittelbar nach seiner Rückkehr den Fragen der Kriminalisten stellen. Glücklicherweise entschied er sich von Anfang an dazu, die Wahrheit zu sagen und alles zu unternehmen, um den Schaden zu ersetzen. Zur Verhandlung konnte er dem Gericht den Beleg vorlegen, auf dem der Hauptbuchhalter die Einzahlung des Betrages bestätigte. Ungeschehen konnte er die Tat damit nicht machen und seiner Strafe konnte er nicht entgehen. Zu hoch war der Schaden, zu groß der Vertrauensbruch. Dennoch gaben die Richter ihm eine Chance. Sie verurteilten den Angeklagten auf Bewährung und legten eine Bewährungszeit von 2 Jahren fest. Bewährt er sich, muss er die angedrohte Freiheitsstrafe von 1 Jahr nicht antreten. Freilich, als Leiter konnte Georg nicht weiter tätig sein. Ihm wurde ein Änderungsvertrag angeboten, den er jedoch ablehnte. Er kündigte. In dem Betrieb war ich doch erledigt, sagte er vor Gericht zu seiner Entschuldigung. Juristisch hatte sich Georg alleine zu verantworten. Katrin konnte nicht wegen Hehlerei bestraft werden. Vor sich und Georg musste sich wohl aber dennoch verantworten. Fehlbon, Hörspiel von Uwe Petzold. Dramaturgie Siegfried Pfaff. Fachberatung und Kommentare Dieter Plath, Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR. Es spielten Gundula Köster, Ulrich Mühe und Mark Hetterle. Schnitt Gabriela Neumann. Ton Gisela Kuschnirz und Birgit Nauck. Regieassistenz Ingrid Krempel. Regie Horst Liepach. Das war eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1989.